drei alte Meisterinnen sind nicht tot zu kriegen. Wir sind wieder da, passend zum Thema, so ein bisschen, nicht schlecht, ne? Wow. Habt ihr gemerkt? Ja, was für eine Einführung. Ja, hier ist er wieder, der Museumbug, der lauschigste aller Museumspodcasts mit Martha, Jörg und Matthias. Und das, was wir machen, ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen in Museen und dann reden wir darüber und trinken dazu ein Getränk. Und weil wir das nicht einfach nur zu dritt machen wollen, erzählen wir das euch nach da draußen und ihr könnt euch das anhören. Genau, Prost, Leute. Prost. Ja. Cheers. Cheers. Hm. Wir haben es uns gemütlich gemacht, wieder muggelig eingerichtet, jetzt mit Couch. Ja. Und zwar da, wo wir am liebsten sitzen, wenn es um Sitzen geht, und zwar im Combrink, dem besten Mittagstisch Berlins. That's right. Und check it out. Hier waren wir auch schon eine ganz lange Zeit nicht, ne? Mm. Da können wir vielleicht später von reden. Jetzt machen wir einfach mal das, wofür wir bekannt sind, oder? Ja. Und gehen mal ins Museum. Endlich mal wieder. Ja. Ah, oh, das war schön, ne? Das war richtig schön. Wo waren wir denn? Wir waren in der Königin der Berliner Museen. In der Gemäldegalerie. Gemäldegalerie. Hm. Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir schon jetzt wieder da sind. Dann bin ich da auch die ganze Zeit durch. Genau. Wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt schon wiederkommen, dann mit einem Tusch sozusagen. Ja. Und dann muss da schon was Ordentliches auch herhalten. Mit einer Fanfare. Ja. Wie beim jüngsten Gericht. Aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Ja. Oh, vielleicht. Es war ich aber nicht so wie beim jüngsten Gericht. Aber da waren doch auch. Hast du dich so gefühlt? Was? Was ja, schon so ein bisschen. Ab und zu habe ich mich in der Gemäldegalerie wie im jüngsten Gericht gefühlt. Jüngstes Gericht, was hatten wir? Burger gab es, Pommes. Ja, auf jeden Fall, es war sehr schön. Wir sind an einem Freitagnachmittag, die Sonne senkte sich herab, haben wir uns auf den Weg gemacht in die unschönste Baustelle Berlins. Genau, waren wir wieder mal beim Kulturforum oder im Kulturforum oder am, weiß ich nicht. Auf? Ist man nicht auf dem Forum? Weiß auch nicht. Jedenfalls waren wir da ja schon auch mal öfter gewesen, ne? Wenn ihr euch erinnert an unsere. Ja, und eigentlich habe ich gar nicht so gute Erfahrungen im Kulturforum gemacht. Nee. Lass uns mal über diesen Ort nochmal sprechen. Martha Cook. Ja. Wollen wir da nochmal drüber sprechen? Also ich meine, hat sich ein bisschen verändert. Ne? Da gibt es jetzt eine tiefe Grube. Genau. Und zwar, und eine Baumschule. Und eine Baumschule, stimmt. Ach so, stimmt, ja. Also ganz kurz zum Kulturforum. Das ist so ganz knapp hinterm Potsdamer Platz. Auch so ein Unplatz. Auch so ein, genau, auch, da will eigentlich auch niemand hin. Siehe Sony Center, was nicht mehr Sony Center heißt, weil kein Mensch hingeht. Ja. So, das heißt jetzt Center am Potsdamer Platz. Ich will nicht, super innovativ. Ich will nicht wissen, welche Beratungsagentur sich dann dumm und dämlich verdient hat mit dem Vorschlag. So, und dann ist das so eine Kombination aus diversen Gebäuden. Ja. Das Highlight ist die neue Nationalgalerie. Da gibt es die Philharmonie noch. Gegenüber ist die Staatsbibliothek. Dann gibt es noch das Münzkabinett oder so ähnlich, kann das sein? Kupferstichkabinett. Wir haben unseren alten Freund, das Museum für Kunst und Gewerbe, dort auch noch angesiedelt. Ja. Und es gibt halt diesen, gerade für die Museen, diesen zentralen Eingangsbau, den man über so einen merkwürdig schrägen und zu dieser Jahreszeit mit Rollsplitt versehenen Platz irgendwie betritt. Hm. Ganz schlimm. Irgendwie, ja. Also ist das von außen schon nicht von schön? Von außen sieht es furchtbar aus, gar nicht einladend und also man kommt ja eh aus dieser uneinladenden Ecke, so Potsdamer Platz her und dann geht man in eine noch uneinladendere Ecke, nämlich irgendwie über so eine Rampe und geht nicht in das eher einladend aussehende Gebäude, die Philharmonie, und die sieht ja schon cool aus. Auf jeden Fall. Sondern in so einen komischen Flachbau. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, man würde in einen Tempel der Kunst eintreten oder so. Nee, aber vielleicht war das alles, vielleicht war das ja auch alles Absicht. Wahrscheinlich. Also im Außen Pfui in Hui könnte man das. Nee, auch innen Pfui. Auch innen Pfui. Ich finde vom Gebäude her auch innen Pfui. Es ist halt aber so komplett am Zweck vorbei. Und dann auch so, du hast richtig Gefühl gehabt, finde ich, der Architekt, der hat so Gemeinheiten angebaut, dass die Leute bewusst möglichst weite Wege gehen müssen. Ja, ich glaube, das ist kleine der gleiche Architekt wie vom Berliner Flughafengebäude, weil da muss man auch so weite Wege gehen, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. das so ein Menschenfeind war. Aber es gibt ja noch diese schon erwähnte tiefe Grube, also sprich diese Baustelle. Du meinst, damit wird alles besser, oder was? Ja, ganz bestimmt. da kommt ja dann das Museum der Moderne hin. Mhm. Die sogenannte, wie heißt die? Ja. Kultur oder Kunstscheune? Kunst und Kultur. Kunst und Kulturscheune. Um das Ganze dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht dann auch aufzuwerten oder so. Ich das Ensemble habe zusammenzubinden. Ja. Genau, aber ja, das ist halt das Kulturforum. Es ist schon immer ein Unort gewesen. Ich glaube, das werden sie auch in den nächsten Jahrzehnten nicht so richtig in den Griff bekommen. Die Baumschule war da vielleicht schon mal ein ganz guter Weg. Also die haben da so, was waren das für Bäume? So junge, große Bäume irgendwie hingestellt in so Bottichen. Aber, war das aber auch nur, ich habe mir das nicht durchgelesen. Ja, wir haben es Baumschule genannt, wir haben einfach so, da. Doch, das heißt auch Baumschule. Ja. Ach so, ah, okay, ja. Das habe ich nicht mitgelesen. Aber das ist ja auch wieder so ein Witz, ne? Das soll ja so, das ist ja so ein bisschen der Vorplatz dann von der Kunstscheune, die da gebaut wird und soll ja so den Weg von dieser, was ist, Potsdamer Straße nach hinten ziehen, eben zu diesem Kulturforums Museumsgebäude. Das funktioniert auch nicht so richtig und dann haben sie da ja auch viel, ich habe das Gefühl, verhältnismäßig viel Aufwand reingesteckt, diese Straße, die haben sie ja neu gemacht, diesen Zubringer. Mm. Sieht aber auch wieder doof aus und dann stehen da Bäume in so Bottichen irgendwie rum, anstatt halt es einfach komplett grün zu machen. Ich glaube, die haben sie jetzt einfach nur mal dahingestellt. Das ist, glaube ich, nur so improvisiert. Ja. Ja, ich fürchte, dass das also so improvisierte Sachen haben, ja, die ja die Tendenz dazu, zu Dauerlösungen zu werden. Ja, ja, aber auf jeden Berlin Fall können, ist es ja auch. Wir können euch schon mal raten, wenn ihr zum in die Gemäldegalerie geht, dann nehmt euch einen Kompass mit. Ein Kompass und klickt euch auf jeden Fall auch ein Online-Ticket, würde ich sagen. Weil, also vielleicht war es nur Zufall, aber als wir da waren, es war sehr merkwürdig. Wir haben uns eigentlich kurz rumgedreht und drehen uns wieder rum und dann sind auf einmal Tritzilliarden Leute an der Kasse und wir müssen in dieser Schlange stehen. Und es hat wirklich sehr lange gedauert. Ne? Ich habe ja versucht, als wir in der Schlange standen, noch Online-Tickets online auf meinem Smartphone zu bestellen und es wäre mir eigentlich auch geglückt, aber hättest da war auch schon einen Kompass gebraucht. Ja. Der hätte mir auch einen Kompass, ja. Also es wäre mir auch geglückt, wir waren, aber dann waren wir schon irgendwie sozusagen zwei Leute vor der Kasse und dann habe ich es nicht mehr gemacht, aber liebe Staatliche Museen zu Berlin, vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, diese ganze Gestaltung, wie man Online-Tickets bei euch kauft. Also ich, es war keine Visitor Experience, wie sagt man Alter. Das? Also man muss aber mal sagen, der Witz ist ja, User Experience. Obwohl dieser Online-Shop so grausam ist und vor allem, was auch der, ich finde, der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der möglichen Tickets geschuldet ist, unter anderem, ja, also ist alles ganz schlimm und wir wären trotzdem noch schneller gewesen mit diesem Online-Shop. Was ist das denn eigentlich gewesen? Und ich verstehe das auch nicht, weil dieses das Kulturforum ist ja berühmt dafür, dass da kein Mensch hingeht. Außer ab und an zu irgendwelchen riesen Sonderausstellungen. Ja, wir hatten irgendwie Glück. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da in irgendeiner Schlange stehen könnte. Ja. Aber was ist denn das eigentlich für ein Museum? Gemäldegalerie. Da hängen Gemälde drin, ne? Kann man sich jetzt schon mal, das sagt der Name schon mal. Aber was findet man da eigentlich vor? Also habt ihr euch irgendwie erkundigt wegen der Sammlung? Was das für eine Sammlung ist? Nee, das machen wir nicht. Witzigerweise war auch alles sehr, also ihr müsst euch vorstellen, also so war es für mich irgendwie, man geht da rein und es wird ganz viel Wissen, wird eigentlich vorausgesetzt. Weil es steht ja gar nichts dran. Interessanterweise eigentlich. Auch, ne? Mit der Sammlung nicht, ja. Mit gar nichts. Sonst ist doch immer, das Einzige, was wir gefunden haben, ist ein Schild, Schenkung Lindner oder so. Ja. Und unser Verdacht war, dass das Schild die Schenkung war. Ob sich das auf die Werke bezieht, ist nicht klar. Aber das ist interessant. Wir schimpfen ja oft über zu viel Text. Das und ist hier ist halt nüscht. Also, naja, doch, ein bisschen gibt es schon. Nee. Zu manchen Highlight-Gemälden gibt es ein bisschen was. Ach so, ein Objektschild. Ja. Nein, aber ich meine, dass man sagt so, man kommt, also wir hatten dann ein Ticket und dann kamen wir rein. Es gibt nicht den großen A-Text. Und dann ist man in so einem großen, runden Raum erstmal, von denen andere Räume abgehen. Ja. Und das ist ja irgendwie so die Orientierung. Ja. Und dann kannst du erstmal auf der einen Wand irgendwie so eingraviert, wer war das? Die Mäzen? Ja, oder irgendwer stand an der Wand. Und dann musst du dich ja entscheiden. Ja. Gehst du rechts rum oder gehst du links rum? Nimmst du die blaue Pille oder die rote? Und ich finde, da fängt es schon mal an, weil du weißt nicht, also ich habe dann gesehen, aha, da sieht es irgendwie so nach Mittelalter aus, also fangen wir mal im Mittelalter an. Ja. Ah nee, da sieht es nach Renaissance aus, also vielleicht da erstmal nicht, obwohl dann am Ende hat es sich mir auch nicht mehr erschlossen, weil das war da dann irgendwie, das eine war italienisch und das andere war irgendwie deutsch, egal. Auf jeden Fall, diese Entscheidung zu treffen, ist schon mal echt hart, finde ich. Ja. Und dann gibt es in der Mitte theoretisch noch die Sonderausstellungsfläche. Und dann gibt es in der Mitte, da war ein bisschen Text und da war ja auch ein Schild, dass da die Sonderausstellungsfläche ist. Aber dieses rechtsrum oder linksrum fand ich schon mal echt, ja, das ist eine sehr schwerwiegende Entscheidung. Weil stellt euch mal vor, wir wären andersrum gegangen. Ja, ja. Das möchte ich mir nicht vorstellen. da hätte sich das Ganze ganz anders gelesen. Ja, also ich glaube, ja, gut, zu der, zum Orientierungssinn können wir vielleicht gleich nochmal was sagen. Aber nochmal kurz zurück zu dem, was man überhaupt in dem Museum sehen kann. Also es ist eine Sammlung oder setzt sich aus vielen Sammlungen zusammen und da sind halt so Meisterwerke aus verschiedenen Zeitaltern, von Mittelalter bis in die vom Jura bis bis zum Anthropozän versammelt. Nee, von vom Mittelalter bis über die Renaissance so bis 18. Jahrhundert, genau. Ja. Und dann ist es nochmal so aufgeschlüsselt nach niederländischer Malerei, nach italienischer Malerei, nach englischer Malerei, kann man das sagen? Ich glaube, so ist das Deutsch auch ein bisschen. Mache ich auch Deutsch, genau. Und das setzt sich dann wiederum nochmal zusammen aus so verschiedenen Einzelsammlungen, hatte ich das Gefühl. Ne? Also ja, so ein bisschen thematisch dann auch. Ja. Ne? Also ein bisschen mehr eher religiöse Motive, genau. Dann eher Personen, Landschaft, ja. Stadtansicht. Ja, schon. Obwohl das ja die Zeit auch manchmal mit sich bringt. Also ich meine jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, ein Gemälde, was weiß ich, trinkende Soldaten zeigt, ist jetzt im Mittelalter vielleicht nicht unbedingt so möglich gewesen, oder? Aber da gucke ich Martha an als promovierte Kunsthistorikerin. Promoviert vor allem. Nee, aber ich meine, das im Mittelalter, das ist zum Beispiel im auch eine Frage. Trinkende Soldaten? Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das habe ich, religiöse Motive sind da schon. Die sind da nur trinkende Mönche. Genau. Die sind da umwogen. Ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich? Wieso haben die Leute im Mittelalter nur immer diese ganzen Bibelsachen gemalt? Da gab es das Geld für. Naja, meinst du, es war eine Frage des Kapitals? Auch. Und des Heilsversprechens. Aber nicht vielleicht auch so ein bisschen, weil man den Blick nicht dafür hatte? Nee. Nee. Guck mal, du hast ja erstmal einen Haufen Geld ausgegeben, um überhaupt das Ganze machen zu können. Also um überhaupt so ein Maler zu werden. Ja. Und dann diese ganzen Farben und so weiter. Da musst du dir schon gut genau überlegen, was du malst. Und dann, wenn dir dann jemand sagt, mal eine Madonna, ja, dann malst du halt die Madonna. Sonst hat dir halt niemand gesagt, malen besoffenen Soldaten, weil ja, den hätte sich halt niemand hingehängt, weil dann hat er ja keinen, genau, das meine ich, weil Platz im Himmelreich bekommen. Ja. Nee, für einen betrunkenen Soldaten. Ich meine aber genau das, also das so Alltagsszenen oder sowas, die ja so im 18. Jahrhundert, ne, irgendwie öfter mal, jedenfalls dort auch in der Gemäldegalerie zu sehen waren. Also These jetzt, sind im Mittelalter noch gar nicht als malenswert identifiziert worden. Ja, einfach, oder? Die Gemälde im Mittelalter, das ist ja immer auch ein Kommunikationsmittel. So. Und die Gemälde im Mittelalter, die hingen ja auch, oder ein Großteil davon, auch nicht in privaten Gemächern, wo sie auch vielleicht keiner gesehen haben, sondern viele davon, ja, beim Papst schon. So. Ja, dann auch, aber tatsächlich vieles davon ja in den Kirchen tatsächlich auch so. Und ist da irgendwie ersichtlich gewesen. Und da macht es natürlich dann auch Sinn, religiöse Motive zu machen. Klar. Also es gibt bestimmt auch, ich kenne mich jetzt mit dem mittelalterlichen Druckkunst zum Beispiel auch gar nicht so aus. Ja. Aber es gibt auch Alltagsdrucke von irgendwas. Ja. Ne? Also die Cranach die, und so geht das dann ja. Genau. Also, und es gibt auch Menschen, auch bei Cranach, gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Porträt von Luther und seiner Frau. Ja, ja, Porträts. Also es gibt auch private Porträts, sag ich jetzt mal. Es gibt jetzt nicht nur das. Aber da sind wir ja schon wieder aus dem Mittelalter raus. Ja, naja. Ja. Also ihr merkt schon, ihr seid hier beim Kunstpodcast gelandet. Ja, genau. Ja, wir haben uns weitergebildet in all den Jahren, die wir jetzt nicht gesendet haben. Wir haben nochmal ein Kunststudium. Wir reden ja eigentlich viel mehr über die Museen und in dem Fall auch, wie die diese Kunst präsentieren, weil ich meine, so Gemälde in der Form, es gibt schon, es ist jetzt nicht das einzige Museum oder die Galerie, das heißt der Galerie, das heißt auch gar nicht Museum eigentlich, ne? Echt? Stimmt, das waren wir gar nicht. Ja, Gemäldegalerie. Ach so, ja, stimmt, das ist eine Galerie. Was ist eigentlich falsch dann, ne? Oh Mist. Naja, auf jeden Fall. Ich finde das, find das ganz interessant. Sollen wir den Podcast stoppen? Ja. Gallery Bug. spannend, wie die Sachen da präsentieren, weil, oder wie, ich bin immer wieder überrascht bei Museen, die Kunst in dieser Form zeigen, wie wenig da eigentlich drumherum passiert. Also du läufst halt in diesem Fall durch Räume, die so an den Wänden, das ist so ein etwas hochfloriger Teppich, ja, auch schon ein bisschen älteren. Wo die Leute so dran rumkrabbeln. Ja, tatsächlich. Also wenn man, ich habe so ein Smiley gesehen zum Beispiel. Man kann, wenn man mit offenen Augen durchläuft, dann sieht man richtig, also ihr kennt das ja, ne? Bei so Teppich kannst du mit der Hand drüber streichen und kannst dann die Teppich, wie nennt man das, Fransen, Fasern, oder ja. Fasern, was auch immer, so hin und her bürsten. Mhm. Und das, In Strich. In Strich, genau. Ja. So. Und was die Leute da halt machen, ist mittlerweile, die malen da halt dann irgendwas in diesen Teppich mit den Fingern rein. Und gleichzeitig sieht man auch, der Teppich ist nicht mehr ganz neu. Ich finde, teilweise sieht er einfach, wirkt er dreckig. Und auch spannend, es ist nicht einfach nur eine flache, einfach die ganze Wand ist mit diesem Teppich, sondern du siehst die einzelnen Teppichbahnen. So. Ja. Das ist, also ich finde, da ist so viel falsch. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist so, hat so eine gräuliche, öfter, ne? Also nicht nur, nicht alle sind gräulich, aber es ist vor allem eine gräuliche. Es gibt rote Räume, es gibt so grünlich, bläuliche, auch, ja. So türkise Räume, gilbe Räume. Ja, und dann ist, sieht es halt auch so ein bisschen, ja, es sieht so ein, ja, aber ich glaube, das wollten sie jetzt auch verändern, ne? Genau, es gibt wohl erste Räume, die umgestaltet werden, weil die sind sich schon bewusst, dieses Problems, aber irgendwie, ich finde insgesamt, vielleicht können wir da mal drüber sprechen, diese Präsentation mit, ich habe hier ein historisches Gemälde und ich hänge das an die Wand und die Wand halt hat eine Farbe und ich finde, die Räume sind ja ziemlich ähnlich alle ausgeleuchtet da, alle verhältnismäßig hell und du läufst durch, was auch dazu führt, dass man sich, das haben wir mehrfach gehabt, uns gefragt haben, waren wir hier jetzt schon? Ist das ein anderer Raum? Ja, also, wir konnten uns eigentlich, also ich konnte mich am besten orientieren, weil jetzt gerade war, wegen der Fashion Week, eine Intervention mit sehr ausgefallenen modischen Stücken, also auf so Figuren aufgezogen. Und Accessoires gab es auch noch. Die standen dann so im Raum herum und waren dann irgendwie in Beziehung standen die zu der Kunst, ja. Und das Witzige war, dass ich mich vor allem an den Figuren orientiert habe, also an diesen das hat so wie so ein Wegweiser, ja. An diesen Kunstwerken. Aber, mit der, was ich noch sagen wollte, ich finde das interessant, dass da so wenig passiert. Also du hast die Räume, die sind alle sehr ähnlich, bis auf die Farbe. Und dann hängen halt Bilder an der Wand. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zu bei modernerer Kunst so zu White Cube, finde ich. Ja. So. Und ich wundere mich halt immer, dass da nicht mehr auch mal inszeniert wird. Weil in anderen Museen, ich möchte an die, ich glaube, wahrscheinlich die letzte Folge, die wir gemacht haben, Hanse-Museum und so, die haben historische Themen und machen ein riesen Primborium mit irgendwie baulichen Maßnahmen, stellen ganze Schiffe da rein. Matthias, und sonst was. Das ist doch voll das Sakrileg, was du hier bringst. Du kannst doch nicht irgendwie so eine geheiligte Hochkultur der Malerei einfach irgendwie in so einen Inszenierungszusammenhang bringen. Ich finde es schon interessant, weil ich meine, die Frage stellt sich ja schon für jemanden, der jetzt, also für uns ja auch, wir standen zum Beispiel vor diesem Kölner Altar, ne? Ja, von diesem ganz Altar, am Anfang, in dem ersten ganz am Anfang. Kölner Altar. Das Kölner Trupp, das schon. Ja, da ist er, hat er natürlich sofort das Herz. Ja, ich finde das Herz, vor allem, ey, ohne Scheiß, es war wirklich so. Ach, zu Hause. Ich will jetzt wirklich nicht angeben, aber es war wirklich so, ich kam da rein und dachte so, oh, das erinnert mich irgendwie an Köln. Wirklich, ja. Ich weiß nicht. Es tönte ein großes Alarv durch die ganze Gemäldegalerie. Es ist wirklich so ein ganz bestimmter Stil, also mittelalterlicher Stil, den man in Kölner Kirchen echt viel sieht. Und deswegen, es hat sich in mich so eingebrannt. So mit der Muttermilch habe ich das aufgesogen. Ja. Martha ist sowieso immer die ganze Zeit da durchs Museum gegangen, hat immer gesagt, ach ja, hier, das ist doch niederländisch. Niederländisch. Ah, das ist hier italienisch, das kann man an dem Licht sehen. Das kann man wirklich an dem Licht sehen. Nein, auf jeden Fall war das so schön bei dem Kölner Altar, dass dann dass wir uns gleich gefragt haben, ja, wer ist denn der schwarze Soldat? Ja, wer ist, warum ist das hier offen? Was ist auf der Rückseite und so? Und es erschließt sich einem halt überhaupt nicht. Ja, wie auch, ne? Ja. Also, weil wir haben in der Zeit nicht gelebt. Wir kennen diese ganzen Leute, die da, die ganzen Heiligen da auf den Bildern. Wir haben dich nie getroffen. Nee, wir hatten diese Frau in diesem blauen Mantel, das kriegen wir vielleicht noch hin, das ist irgendwie immer Maria. Aber irgendwie, weil sonst kennen wir das einfach nicht. Dann Marie. Marie ist weg. Ja, was? Aber sonst, und ja. Da fehlt einfach irgendwie, also. Da muss man sich dann selbst behelfen, irgendwie mit dem Wissen, ja, was man irgendwie hat. Naja, wir haben uns gefragt, wer der schwarze Soldat ist, und dann kam er, weil wir da ja auch nicht geflüstert haben, wie sonst alle anderen, die da irgendwie in den heiligen Hallen rumgewandert sind. Wieder sehr positiv aufgefallen. Ist dann ein Besucher auf uns aufmerksam geworden, und der hat dann unsere Frage beantwortet, weil er irgendwie dieses Wissen hatte. Ne? Der Mauritius war das. Ja, der heilige Mauritius. Ja. Es gibt eine sehr gute Mauritius-Therme in Köln. Ja, achso, egal. Ja, aber was ich sagen wollte, ist ja, also was macht denn so ein Museum oder gerade so eine Galerie, die so klassische Kunst zeigt, was macht die besonders gut? Ja, also was muss sowas machen? Und was jetzt kommt. Ich dachte so, was ist, also wenn ich da jetzt so Museumsmensch wäre, der da arbeitet, so, dann kannst du natürlich sagen, wir haben irgendwelche Kunstwerke, die gibt es halt woanders nicht. Gut. Das ist halt nur mal so. So, was ist jetzt eure besondere Leistung als Museum? Warum sollte ich dahin gehen und nicht woanders hin? Und da denke ich halt, dann muss da doch irgendwie mal irgendwas in den Räumen passieren oder dieses Erlebnis, die Erfahrung, eine andere sein als sonst wo. Und das kann mit Musik, das kann ja, mit Licht oder sonst was. Aber sonst wo hast du halt nicht den, also. Ach so. Sonst wo in Berlin zumindest, hängt ja nicht in einem Gebäude, keine Ahnung, Botticelli, Tizian, Raphael, Rembrandt, Vermeer, Rubens und Kranach. Die hängen da alle nebeneinander. Also, ich finde, es ist sehr. Also in den Kunstmuseen, wo ich war, ist es sehr bezeichnend, dass sie eigentlich nicht viel machen müssen praktisch. Das haben wir ja. Also ihr kommt ja eh hin. Was müssen wir denn jetzt da machen? Ist das Teil des Problems vielleicht? Nein, ich weiß es nicht. Aber also was ja auffällig ist, ist, dass selbst ich als nicht kunstwissender, affiner Mensch, ich laufe da durch und sehe da sehr viele Bilder, die ich kenne. Also, wo ich dann annehme, und das wird dann irgendwie von Matthias und von Martha auch immer sozusagen bestätigt, ist berühmte Bilder. Ne? Keine Ahnung, ob es irgendwie der Typ mit dem Goldhelm ist. Der Typ mit dem Goldhelm. Das sind wirklich ikonische Gemälde. Was war das? Rembrandt? Ne? Ja, Rembrandt. Oder was gab es denn noch? Die Venus. Diese Wimmelbilder da von Bosch, beziehungsweise von Kranach. Genau. Die mit dem jüngsten Gericht, wo wir gerade schon so, das sind alles so Bilder, die man irgendwie kennt, aber die hängen da halt so rum. Und da dachte ich, wolltest du eigentlich drauf hinaus, Matthias? Die hängen da so rum, das ist genau das Gefühl. Du was möchtest gerne dir denn? Highlighting, möchte der was Matthias. Was wünschst du dir denn? Also jetzt mal davon abgesehen, ich würde auch zum Beispiel auch dunkle Räume, fände ich geil, ja. Und dann aber halt irgendwie so ein Bild drin, was aber auch dementsprechend, in Darkroom, ja, was entsprechend ausgeleuchtet ist. Oder halt mit Musik. Oder so wie wir das jetzt hier mit den Kleidern und so, die da jetzt aufgrund der Fashion Week noch gezeigt worden sind, dass man noch historische Sachen aus der Zeit als Kontrast davor stellt. So hier, der Mann mit dem Goldhelm und dann steht da halt ein historischer Helm aus der Zeit in der Vitrine. Ja. Also das halt ein bisschen was passiert. Und ich finde, dann könnten deutlich weniger Bilder zeigen, Gemälde zeigen und die wirklich spannend sind, irgendwie ein bisschen mehr rausheben, weil das haben wir auch gemerkt, man läuft so durch und dann sagt einer, ich glaube, das ist irgendwie Rembrandt. Ach wirklich? Jetzt gehen wir mal gucken und dann. Erzähl. Ja, ich finde das find ich eine interessante Idee, auch mit diesem, dass man so ein bisschen aus der Zeit was nimmt, so ein bisschen. Finde ich einerseits sehr gut, andererseits finde ich es interessant, dass man sich die Gemälde wie in so einem Buch anschaut, dass man wie die so durchblättert. Und ich hatte ehrlich gesagt auch wenn ich bin ja auch, was soll ich sagen, also ich habe diese Gemälde ja auch immer, irgendwo habe ich die schon mal gesehen, habe dann aber auch schon wieder vergessen, weil mir so, es kommt mir bekannt vor und so, ne? Das hat man ja schon irgendwie, als wenn man da durchgeht, aber es ist unglaublich viele Gemälde. Also ihr müsst euch vorstellen, es sind, ich kann das gar nicht sagen, es sind irgendwie, gefühlt sind es 30 Säle mit jeweils irgendwie 10 Gemälden oder so. Also es sind ganz, ganz viele Dinger, die du da so, die dir so, wie wenn du so wischen würdest, so die ganze Zeit vor die Augen. Und irgendwann mal sieht man sich ja auch dann vielleicht satt. Mhm. Also irgendwann mal denkt man so, oh Gott, die Madonna mit dem Kind, das habe ich ja jetzt schon zum 20. Mal gesehen. Und andererseits finde ich es aber auch interessant, also das fand ich jetzt total spannend, dass man gesagt, also ganz am Ende, wo ich schon wirklich schon so eine so Overdose hatte und dann waren wir endlich beim Botticelli und dann dachte ich so, ja, das Bild daneben ist zwar auch Madonna mit Kind und Engelchen hinten drauf, aber das ist kein Botticelli. Mhm. Also diesen Vergleich dann zu haben, zu dem, dass es eben nicht kein Highlight ist, finde ich, macht das Highlight noch krasser, weil du denkst so, ja, das ist einer, der konnte echt malen. Und der hat es vielleicht versucht, konnte wahrscheinlich auch gut malen, aber halt nicht so geil wie der. Also diese krasse Klasse besser dann noch, sieht man halt schon eher in diesem Vergleich mit den anderen, die du dann vielleicht denkst, so, ach ja, hätten sie auch vielleicht malen können. Aber mir hat das irgendwie schon so Sinn gemacht, die trotzdem noch dabei zu haben. Ich habe immer das Gefühl, also ich habe mein Grundgefühl dadurch, als ich durchgegangen bin, war immer so, boah, das ist hier voll das krasse Zeichensystem. Überall sind eigentlich Zeichen, Zitate hast du nicht gesehen. Und das ist so Codes, Codes und so. Und ich verstehe davon nur eine Promille, wenn überhaupt. Naja, ist ja auch so. Das war so mein Grund. Ja, natürlich. Ja, dass du keine nicht. Was? Nein, aber es ist ja auch so, dass das alles Codes sind. Das stimmt. Ja, ja. Dass man das einfach auch nicht mehr. Genau. Wir kennen diese Codes nicht mehr. Genau. Es ist auch okay. Deswegen war es für mich, ich war jetzt auch nicht zum ersten Mal dort, sondern zum dritten Mal, glaube ich. Zum letzten Mal. Genau. Eigentlich immer, das auch ein Allgemeinplatz, weiß man irgendwie so, letzten Mal irgendwie mit einer Führung drin, ne, für eine Stunde, dann haben wir uns irgendwie drei Bilder angeguckt, dann habe ich was darüber erzählt, wir konnten so ein bisschen in diese mannigfaltig erzählt bekommen. Ja, nee, so ähnlich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, man konnte halt so ein bisschen in diese Zeichenwelt irgendwie eintauchen mit der Hilfe von jemandem, der da was von versteht und der einen so ein bisschen da durchlotsen konnte. Aber zu dem, was Matthias noch gerade meinte, ich habe mir so eine gewisse Dissonanz hier aufgefallen zwischen euch. Also Matthias möchte weniger Bilder haben und für Martha war es genau gut, weil man so den Vergleich dann irgendwie hat. Naja, also bei den ganzen Barockgemälden, da ging es mir dann auch so ein bisschen, da können sich auch ein paar. Okay. Kann man nicht so generell vielleicht, ne? Aber es geht ja auch immer noch krasser, ne? Also wir hatten ganz am Ende hatten wir das Thema Uffizien und in den Uffizien, da ist es ja so, dass man eigentlich, wie soll man das denn sagen, irgendwie über Kunstwerke stolpert. Alles ist voll und es gibt eigentlich keine Zwischenräume mehr zwischen den Gemälden. Also es ist wirklich so, man kommt so rein mit so einer Kunst. Wie soll ich das denn sagen? Also man wird ja überrollt. Ne? Und jetzt in dem Vergleich ist die Gemäldegalerie immer noch so eine total schöne, aufgeräumte, luftige Angelegenheit. Also ich habe ja nicht in Berlin studiert, aber ich glaube, ich hätte es schon echt genossen, weil man da sich auch dann wirklich mal, also wenn man da öfter hingeht, dann mal nur einem Thema widmen kann und das dann auch richtig schön vergleichen kann. Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt so reingehe, ich habe mich richtig gefreut auf den Abend, weil ich gedacht habe, ja, wie cool, ich war lange nicht mehr in der Gemäldegalerie und ich weiß so ein bisschen, was mich erwartet. Und was ich so aber bis jetzt ein bisschen merke, ist, dass je mehr man weiß, desto besser kann man es genießen. Mhm. Also wenn man sich dann noch mehr anguckt, also, und das ist bei Kunst, finde ich, immer so. Mhm. Das war bei mir schon im ganzen Studium so, ja. Wenn ich über das Gemälde und über die Zeit was wusste, dann konnte ich das noch mehr. Dann stand ich davor und war noch begeisterter. Voll. Weil irgendwie so, keine Ahnung, der Hintergrund dann schon noch wichtig ist dabei. Ja, Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich in der Gemäldegalerie keinen Spaß hätte. Ich habe das im Vorgespräch schon mal erzählt. Ich hatte mal irgendwie so einen Tag, da war ich irgendwie allein zu Hause und dachte, was mache ich jetzt? Ah ja, gut, gehe ich in die Gemäldegalerie und bin halt irgendwie 3 Stunden da alleine rumgelaufen und hatte eine super Zeit. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich komme manchmal auf diesen Punkt, was leistet, was, vielleicht irgendwie doof gedacht, aber was leistet diese Form der Präsentation mehr, als dass da halt Bilder an der Wand hängen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Du willst für dein Geld irgendwie ein bisschen mehr. Nee, das kann ich, aber halt so, das ein bisschen. So einen dunklen Raum zum Beispiel. So ein Rembrandt. Nee, aber so ein bisschen durchdachter, auch was die Präsentation angeht. Also ja. Ich muss dran denken, im neuen Museum, wo dieser Goldhut steht. Ja. Ja? Ja. Jetzt nehmen wir mal diesen Goldhut im Vergleich zu der Mann mit dem Goldhelm. Ja. Der Mann mit dem Goldhelm hängt halt irgendwo in so einem Raum mit mehreren Rembrandts und noch anderen Sachen. Also es ist nicht mal der Rembrandt-Raum. Voll in der Ecke. Hängt in der Ecke, ist nicht besonders markiert, nicht ausgeleuchtet. Jetzt kann man sagen, ja gut, ein Bild ist genauso viel wert wie alle anderen. So, jetzt gehen wir auf den Goldhut im neuen Museum. Ja. Der hat einen eigenen Raum, der wird dazu präsentiert mit anderen Goldfunden aus der Zeit, ja, besonders ausgeleuchtet, alles super spektakulär. Nee, der wird doch nicht präsentiert mit anderen Goldfunden aus der Zeit. Ich glaube, das ist nämlich genau das Ding. Also ich glaube, der Typ mit dem Goldhut, also der das Gemälde, der Mann mit dem Goldhut, das hängt halt aus einem speziellen Grund so ungehighlightet einfach da in der Ecke, weil es halt einfach irgendwie in der Beziehung steht zu den anderen Bildern, die irgendwie ringsherum sind. Das ist ja eine kuratorische und auch voll, glaube ich, einfach eine kunstwissenschaftliche kuratorische Entscheidung, beziehungsweise was sagt man denn jetzt? Ja, eine Entscheidung, das so zu machen. Ja. Und die mag ja auch ihre inhaltliche Relevanz haben oder so, nur ich durchsteige die nicht. Das ist so akademisch einfach. Es ist sehr akademisch, ja. Und es ist ja auch schon lange her, dass ich Kunstgeschichte studiert habe und ich habe mich ja auch jetzt nicht so viel mehr damit beschäftigt. Und ich habe natürlich irgendwie so eine Affinität dafür und habe das irgendwie immer noch so in meinem, ein bisschen im Rückenmark drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann so, ah ja, voll, hier sehe ich die Verbindung zu dem Gemälde und dem Gemälde. Und Alter, also mir fehlte da schon, mir fehlte gar nicht so wahnsinnig viel Text. Also das, man muss das gar nicht so im Text machen alles. Nee. Also wir haben uns ja so ein bisschen mal durchgeklickt. Es gibt so, also einen Audioguide hatten wir da nicht gehabt, weil der wurde uns, also da sind wir nicht rangekommen. Was? Was? Nee, es gab noch einen Audioguide, aber den haben wir nicht ausprobiert. Yeah. Dann gab es aber noch so ein paar QR-Codes an den Gemälden und da gab es so unterschiedliche Spuren. Ne? Ja, genau. Und eine, die... Wie war der so? Ja, das war ein interessantes Gemälde. Das war auch ein mittelalterliches Bild von... also der eine Teil des Gemäldes weiß ich gar nicht mehr so genau, aber der andere Teil des Gemäldes war ziemlich creepy. Und zwar war das die Maria und die Elisabeth, die gerade schwanger sind. Oh ja, mit den beiden kleinen Menschlein. Und in ihrem... also oberhalb oder unterhalb ihrer Brust saßen so zwei kleine, ganz Babys. Winzige, so Embryonen. Ja, nee, die waren so Embryonen groß, aber die waren schon so richtig ausgearbeitet. Aber nee, auch noch nicht. Nicht als Embryo. Richtig. Ja, auf jeden Fall merkwürdig. Das waren eigentlich so kindliche, aber trotzdem glatzköpfige alte Typen. Aber es war irgendwie komisch. Also es war irgendwie ein bisschen creepy. Ja, stimmt. Und da wurde das beschrieben, was, also das eben. Die beiden Frauen sich treffen und von diesen Schwangerschaften berichten und so. Das wurde dann in diesem Text beschrieben. Ja. Und dann konnte ich das irgendwie verstehen, also wenn ich es nicht verstanden hätte, weil das wäre ja irgendwie wirklich was Merkwürdiges. Ja. Und dann wurde es immer so mit Musik untermalt. Das war das Schöne. Da bin ich nämlich auch dann nochmal drauf gekommen, dass gerade bei diesen geistlichen Themen, die Musik ja auch eine Riesenrolle spielte und auch eine wahnsinnige Atmosphäre gibt. Ne? Dann habe ich das irgendwie Matthias mal so an so gehalten, irgendwie ein Choral oder sowas. Das war super. Man fühlte sich so richtig so, cool, ja, jetzt verstehe ich es. Und ich glaube, das war ja auch das, was ich gesagt habe, ne? Dann stehst du vor so einem Flügelaltar und der steht auch so irgendwie so aus St. Gerion und so, und dann denkst du dir, ja, das ist ja voll aus dem Kontext gerissen. Ja, genau. Ne? Also das ging uns bei manchen Barockgemälden ja auch so. Da die waren dann auf Höhe des Betrachters aufgehängt, so wie alle Gemälde. Aber die waren, im Barock hat man ja sehr stark die Perspektive auch so gemacht, wenn ein Gemälde hochhing, ne, dass man eben wie von unten guckt. Und das war halt wirklich so total schräg. Man dachte so, Hatten die einen Knick in der Optik? Ja, genau. Hängt es doch mal was höher, dann ergibt das ganze Bild Sinn, ja? Ja, und, aber das... Ja, aber das ist ja vielleicht was Matthias Forderung nach Auskleidung oder Vermittlung irgendwie vielleicht ja, so mir auch nachkommen würde. Mehr Kontext beziehungsweise einfach vielleicht auch mal beispielhaft zumindest Gemälde irgendwie in ihrem damaligen Nutzungszusammenhang zu zeigen, also oder in ihrem Umfeld zu zeigen, weil ne, ich komme mal wieder zu diesem ersten zurück, zu diesem Triptychon, vor dem wir standen, diesem aus Köln, das Ding. Ja, so ne, ja. Genau, ist halt einfach ein Altar und es kommt halt irgendwie aus einer Kirche und jetzt ist es aber, es wirkt halt in der Kirche, wir alle haben schon solche Dinger irgendwie in Kirchen gesehen, wirkt es halt so mega anders, als es jetzt irgendwie in diesem, ja, in diesem pseudo-objektiven Galerieumfeld ist. Ne? Also vielleicht ist das ja eine Idee. Also, ja, keine Ahnung, man baut eine kleine Kathedrale dahin und hängt den da irgendwie rein. Oder Das ist aber auch genau das, was ich von so einem Museum oder einer Galerie erwarte, dass sie den Raum, in dem sie Dinge zeigen und das ist ganz egal, was das ist, dass sie den irgendwie nutzen und gestalten und nicht hier einfach nur, naja, wir haben halt gut ausgeleuchtete Wände. Das ist für mich noch, reicht nicht als Qualität, finde ich. Ja. Und ich muss nur gerade dran denken, weil was ja gerade boomt, in vielen Großstädten ist das ja immer mal wieder, sind diese sehr digitalen Ausstellungen, die es so gibt, dann irgendwie von Bosch oder von Monet und so, genau. Ich fand so ein Frida Kahlo-Ding, ja. Ja, das sind genau, das sind, ich sage immer, das sind so Kalenderkünstler, ja, von denen sich die Leute halt sowas irgendwo in die Küche hängen. Ja, aber also halt sehr gefällige Sachen oder sehr beliebte Sachen und die werden dann mittlerweile in so komplett. Ich würde jetzt Bosch nicht als gefällig. Ja, gut, aber halt irgendwie spannend auf jeden Fall. Und das wird dann in so virtuell, oft mit so Beamern und Videomapping ausgestalteten Räumen gezeigt. So. Und da, die Leute gehen da hin. Die Leute sind bereit, dafür Geld zu zahlen, da eine Stunde oder anderthalb so Erlebnis zu haben, vielleicht noch ein Foto zu machen, was auch immer. Und ich finde das spannend, dass die so boomen. Und ich habe auch schon auch mit Leuten schon gesprochen, die sagen, ah, ich war am Wochenende in einer neuen Ausstellung. Und ich dachte so, oh, was habt ihr für eine Ausstellung gesehen? Ja, ich habe Monet gesehen. Oh, krass, wo ist denn die Monet-Ausstellung? Ja, da ist so ein virtuelles Ding. Ich so, ah, nee, okay, du warst in einer Ausstellung, die irgendwie mit Monet-Sachen gemacht ist, aber da war kein Monet. So. Und aber da, lustigerweise, da nehmen sich die Leute auch Zeit, weil ich hatte mir überlegt, an wie vielen Bildern sind wir heute vorbeigelaufen? Ja, und da kann man sich über so Aufmerksamkeitsspannen und so, Instagram, TikTok kann man sich aufregen, wenn man will. Ja, wie viele Sekunden haben wir uns heute irgendwie Bilder angeguckt? Wo ich dann dachte, warum nehmen die nicht dann mal, wie gesagt, so einen Raum, weniger Bilder, eine bequeme Sitzgelegenheit, Musik im Hintergrund, wo du sagst, ich setze mich jetzt mal vor, so, was weiß ich, wir hatten hier den Jungbrunnen von Granach, ja. Wenn das toll war, da kannst du dich davor setzen, dann kannst du eine halbe Stunde sitzen, kannst dir das Bild angucken. Ja, aber kannst du ja jetzt auch machen. Du kannst davor stehen in einem super ausgeleuchteten, ungemütlichen Raum. So. Ja. Da so ein bisschen du hast inszenieren. Schon recht. Also ein bisschen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass weniger mehr ist. Also ich hatte ja gesagt, jetzt gerade eben hatte ich ja gesagt, dass es cool ist, wenn man so den Nicht-Meister neben dem Meister auch mal so zu sehen hat und vergleichen kann. Ne? Das ist jetzt so eine sehr kunsthistorische Sicht. Aber um den Meister zu erkennen, ja, musst du das nicht unbedingt haben. Also du kannst natürlich auch den präsentieren und das genießen, dass es eben das Tolle ist, dann hast du es eben ausgewählt. Andererseits gibt es auch dort genug. Also die Gemälde daher einfach viel zu viel. Also du könntest auch einfach den Meister haben und die anderen, die er irgendwie inspiriert hat und trotzdem noch 20 Bilder aus dem Raum wegtun und dann hast du immer noch einen gut kuratierten Raum. Also die könnten das ja auch gut draufschreiben. Die könnten sagen, hier kommt der Kranach-Raum, dann hängt da drin vor allem Kranach und noch 2-3 Dinge, die du halt brauchst, um Kranach besser zu verstehen. Ja, genau. So, aber so läufst du halt rum und dann sagt irgendeiner, oh, ich glaube, das könnte Kranach sein. ach, da hängt ja noch einer, aber da hängt was anderes dazwischen. Oh ja, okay. Ja. Also die nehmen dich auch bei den einzelnen Räumen, du musst wissen, dass er hängt. Ja. Du hast irgendwann gesagt, wo hängt der, ich wollte noch den Rembrandt sehen, ich glaube, wir sind schon vorbei. Und dann habe ich irgendwann, nee, ich glaube, der hängt hinten links. Mhm. Ja, der hängt nicht im Rembrandt-Raum, der hängt hinten links. Was ist das denn? Ja, ja, es ist so, es ist, du hast schon recht, es ist halt sehr was, vielleicht wollen sie es auch nicht, keine Ahnung, vielleicht wollen sie die Highlights auch nicht so highlighten. Ich meine, ich erinnere mich gerade an den Louvre. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber beim Louvre war es so, du gehst halt rein und überall ist ausgeschildert Mona Lisa. Ja. Überall. Und du rennst an den, und alle Leute rennen an den wunderschönsten Da Vincis und Michelangelos und was auch immer vorbei, ja. Nur um diese eine Bild zu sehen. Aber und die Interviewen haben halt nichts irgendwie gesehen. Ja. Also ich denke so, ja, ich weiß nicht genau, ob man unbedingt immer dieses eine Highlight braucht oder so, ne? Aber ich finde halt so, zumindest zu sagen, also es ist ja die, es ist quasi die Nofretete, ja? Was ist die Nofretete von der Gemäldegalerie? Mhm. Und die haben so ein paar Dinger, die kannst du da hinstellen. Aber zum Beispiel, wie sie die Nofretete inszeniert haben, das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber guck dir, weil du gerade Louvre gesagt hast, ne? Das ist ja gerade ein Riesenthema gewesen, dass der Louvre geht kaputt, ja? Mhm. Das meistbesuchte Museum der Welt und den bröckelt halt irgendwie der Putz von der Wand. Ja. So, und jetzt wird der, wenn da so eine Milliarden irgendwie reingesteckt werden, um das Ding wieder flott zu machen. Und die Mona Lisa soll einen eigenen, kompletten Saal kriegen, für die mit du da extra Eintritt zahlst. Ja, so, das ist doch total verrückt. Ja. Aber gleichzeitig, die wundern sich ja immer, warum rennen in die Tate in London so viele Leute, warum rennen ins MoMA und was weiß ich wo viel. Und im Kulturforum mit diesen tollen Kunstwerken geht kein Mensch. Ja, weil die alle in der Kasse ich stehen. Weiß nicht. Ich möchte, die kommen gar nicht rein, die stehen nur. Ich weiß nicht. Ich möchte mal vielleicht von diesen Highlights mal weg und mal vielleicht die andere. Nee, sollen wir mal ein paar Highlights nennen? Ja, warte mal kurz. das andere nochmal stark machen. Also ich finde dieses, also vermutlich, was ich vorhin meinte, ist der Typ mit dem Goldhelm, hängt er da in der Ecke, ungehighlightet, weil er irgendwie in Beziehung zu den anderen Kunstwerken da im Raum steht. Das hat sich irgendwie ein Kurator ausgedacht, das ist kunstwissenschaftlich irgendwie fundiert oder so, ne? Genau. Ich glaube, man braucht nicht unbedingt irgendwie die großen Highlights, um so die Leute in so Ausstellungen zu locken. Ich glaube, oder These ist, ich glaube, man kann auch irgendwie das, was man vielleicht, was jetzt so total vertrackt und verschwurbelt und mit ganz viel Vorwissen irgendwie nur möglich ist, man kriegt das auch hin, also so, sich so gesamtmäßig irgendwie an Kunst Kunst anzuschauen, indem man das einfach irgendwie stylischer macht. Ja. So, ne? So. Also ich glaube, man muss dann nicht den Goldhelm Klaus irgendwie so einen Raum für den haben, sondern man kann, indem man den halt irgendwie andere Bilder, aber mehr offensichtlich und besser verstehbar, also vielleicht auch einfach mit der Nase, wie sagt man, darauf hingedrückt, inszenatorisch damit umgeht, kann man, glaube ich, auch irgendwie so sich so in der Kunst im Allgemeinen irgendwie, ja, also, wisst ihr, was ich meine? Es ist ein bisschen kompliziert aus. Ja, so ein bisschen der Goldhelm ist vielleicht ein gutes Beispiel, aber zum Beispiel jetzt der Botticelli ganz am Ende. Also wenn man so rumgeht, wie wir gegangen sind, zuerst durch die mittelalterliche Kunst, wo man schon gar nicht mehr kann, und das dann schon, man hat sich ja dann schon echt satt gesehen. Man hat dieses Motiv ja einfach schon echt oft gesehen jetzt. Voll. Madonna mit Kind, Engeln und Hör. Ja. Was soll mir das jetzt noch geben, ja? Und dann stehst du da, also ich stehe dann davor, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber diese Art, wie diese Frau guckt und wie die Haut, diese Textur ist und wie das alles komponiert ist und wie diese Szene ist. Also ich höre dann richtig Musik dabei, ja, weil das ist einfach so schön gemalt. Du hast und ich Musik weiß nicht, gehört? Ich höre die Engel singen. Die Engel singen. Wenn ich das sehe. Und das wird dem vielleicht dann gar nicht so wahnsinnig gerecht. Ja. Weil du hast halt tausend andere Madonnen drumherum Und dann fragst du dich ja, okay, ja, warum ist diese eine so, warum ist Botticelli jetzt so ein Name und die anderen nicht? Und ich weiß nicht. Ich schlag dann mal den Bogen zum Anfang nochmal zu dem Gebäude. Weil das Gebäude hilft halt auch einfach nicht dabei, dich da irgendwo hinzuführen. Und ich musste dran denken, ich war letztes Jahr in Amsterdam im Rijksmuseum. So. Und da hängt halt die Nachtwache. Da sind wir beim Thema Highlights und alle wollen die Nachtwache sehen. So. Ja. Wieso? Aber es ist gar kein riesiger Raum, aber und dann hängt nebendran noch ein paar passende Gemälde, die das ein bisschen einordnen. Ja. Aber dieses Rijksmuseum-Gebäude ist von, also das ist ja schon ikonisch auch irgendwie mit diesem, dass du so durchradeln kannst inzwischen und so weiter. Und aber das macht auch einfach Spaß, dieses Gebäude, die Räume im Gebäude, die sind alle unterschiedlich. Du willst durch die Gemäldegalerie durchradeln? Nee, ich meine, ja, why not? So ein Drive-In. Aber ich finde es nur interessant zu sehen, wie spannend das ist, halt auch so alte Meister in einem historischen Gebäude-Kontext, das muss ja nicht die gleiche Zeit sein, aber zu erkunden. Ja. Deswegen finde ich da auch irgendwie da fast die alte Nationalgalerie fast schon spannender als die neue Nationalgalerie, rein räumlich gesehen. So. Ja. Naja, also was mir auch noch kam, war, also außer dass das du hast recht, für das müssen wir echt nochmal, das Gebäude ist wirklich gewöhnungsbedürftig und auch, dass man so verloren ist. Also man ist ja so verloren, weil man kann nicht einfach einmal rumgehen. Das ist ja nicht so ein IKEA-Prinzip, sondern man. Genau, da gibt's einen Hotdog. Ich habe die Abkürzung gefunden. Genau. Nee, weil es gibt so mehrere Schleifen und du gehst dann nochmal rum und dann bist du aber im super gleichen Raum, wo du schon mal warst. Ja, und super verwirrend. Also das, Jörg war voll enttäuscht einmal, als er meinte so, wenn wir jetzt hier weitergehen, habe ich dann die ganzen Räume nicht gesehen. Dann muss ich da jetzt noch lang. Ja. Also das ist wirklich schade eigentlich. Andererseits ist es auch vielleicht so ein bisschen natürliche Selektion, weil man dann halt sonst so einen Overkill hat. Genau. Die Harten kommen in den Garten. Die ganzen gestorbenen Besucher, die lagen da alle so. Das sind so Skelette. Wir haben auch so einen Raum entdeckt, da waren nur Holzbänke. Ja, stimmt. Das war gar nicht war mit so 20er-Jahre-mäßig. Ja, also mit einer Aussicht auf ein, was war da so? Ägyptische Botschaft. Die ägyptische Botschaft. Genau, ja, wenn man den Vorhang weggemacht hat. Ach so, den Vorhang, genau. Wo man aber auch dachte, wer hat sich damals gedacht, oh, das ist eine gute Idee, diesen Raum braucht es hier noch so. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden, diesen Raum. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, diese Orientierung ist so schwierig. Wir haben auch ein paar Audiobeispiele, wie wir versucht haben, uns zu orientieren für euch. Das ist echt verwirrend, wir sollten doch den Pfeil folgen. Aber welchen Pfeil? Da ist ein Pfeil. Ja, aber die gehen in die andere Richtung. Aber da geht es in die eine. Oh, grob weiß ich, wo wir sind. Ja, wir laufen einfach alle Matthias hinterher. Ja, ist schon schwierig mit der Orientierung da. Ich würde sagen, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, so wie in der Gemäldegalerie. Da, also, ja, genau, so wie in der Gemäldegalerie. Den kannst du gar nicht verlieren, den gibt es nämlich gar nicht. Ja. Es ist, also, naja, es hat schon, also es ist schon, also ich finde es schön, was ich wirklich gut finde, ist, dass man chronologisch geht. Es ist dann auch irgendwie komisch, weil man geht, also wie wir gegangen sind, geht man zuerst. Wenn man die Orientierung behält, dann kann man. Genau, Mittelalter, dann bis zum Barock und dann irgendwie wieder zurück, weil man geht dann noch durch Italien. Das hat dann wiederum mit der geografischen Sammlung. Ja, genau. Sammlung in Italien geht man dann irgendwie wieder rückwärts. Also das ist ganz interessant gemacht und trifft sich dann bei Rembrandt. Das finde ich übrigens, da hatten wir großen Spaß daran, diesmal zu diskutieren darüber, woran man eigentlich den Unterschied zwischen deutscher, niederländischer, italienischer Malerei erkennen, vom Stil her, aber auch von den Motiven und so. Und das war sehr. Martha hat das einfach immer behauptet. Nee, bei dem einen war auch eine niederländische Fahne auf dem Bild. Ja. Und die Leute sahen sowas von niederländisch aus. Martha steht vor einem Bild, wo eine niederländische Fahne drauf zu sehen ist und sagt, ach, wie schön niederländisch das ist. Guck mal. Das ist doch ganz war auch so voll niederländische Art, so wie der Himmel gemalt ist und wie die Landschaft da ist und wie die Figuren sind. Das ist so total. Wahrscheinlich hast du, also ganz bestimmt hast du vollkommen recht, du hast da viel mehr Wissen als ich, dass es halt alles Schulen sind, die da irgendwie Schulen der Malerei, die irgendwie in Amsterdam und so weiter. Aber ich finde, das erschließt sich durch diese Räume, durch diese Art schon sehr. Also das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist irgendwie, also für mich war das so ein bisschen wie so durch so ein Kunstgeschichtsbuch blättern. Und dann geht man so von einer Epoche in die nächste und hat die anderen Beispiele und so. Also es erschließt sich schon, aber es ist irgendwie nicht so ein, wie soll ich sagen, es ist eher was zum, also entweder mit Vorwissen reingehen oder was zum, ich studiere da jetzt ne, und zeichne vielleicht auch was ab oder vergleiche das haben jetzt. Wir auch gesehen. Ne? Haben wir auch gesehen, Leute, die was abzeichnen. Aber nicht so was, so erlebnismäßig, ja, dass ich kann so eintauchen und mich gehen lassen und ich bin da jetzt eine Stunde und danach habe ich alles Wichtige in Anführungsstrichen gesehen irgendwie. Es ist also, auch, die Ausstellung will auch nichts von einem. Nee, ja. So, das ist aufdringlich. Nee, es gibt ja so so moderne, im besten Sinne, ne? Ja. Also, wenn du dir so moderne Sachen anguckst, die sind dann ja oft so laut und Krawall und die wollen, dass du gesellschaftlich und dann läufst du halt durch und dann sagst du, Venedig. So, das ist schon. Ja. Also, ich habe gerade überlegt, wegen mir kann das auch alles einfach so bleiben. Du schreibst jetzt keine Petition zum Veränderung der Gemälde. Nee, wegen mir kann das eigentlich auch alles so bleiben. Wenn die Gemäldegalerie oder die staatlichen Museen zu Berlin einfach mal echt scheißen viel Geld in die Hand nehmen und einfach irgendwie in jeden Raum oder vielleicht sogar zu jedem Gemälde, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, einfach eine Person hinstellt. Und mit der kann ich mich dann, die weiß dann was über diese Bilder und mit der kann ich mich dann darüber unterhalten. Mhm. Das fände ich so total cool. So eine Art von Real Audio Guide, mit dem man sich unterhalten kann. Cicerone heißt das. Sowas war ich mal. Ja, genau. Das fände ich aber so. Aber im Museum Ludwig. Sowas warst du mal. Auch was in der, was? Also nicht in einem Museum mit alter Kunst, sondern mit moderner Kunst. Nee, das finde ich, das fände ich irgendwie auch cool, weil dann würde das auch irgendwie so in dieser analogen Welt irgendwie bleiben und ich mag mich eh mit Leuten unterhalten. Ja, das, so, ich fand das zum das Beispiel wäre mein Problem. Ich fand das super, ja. Okay, ich rede jetzt nur von mir. Ich fand das zum Beispiel auch so total cool, dass sich irgendwie der eine Besucher da. Dass er sich eingemischt hat. Ja, also aufgefordert. Eingemischt, der hat einfach so gesagt, ne? Hat, das ist Mauritius. Das ist der heilige Mauritius. Das fand ich so total cool und das. ja, es ist wahrscheinlich, ist jetzt nur irgendwie so eine doofe Idee, aber keine Ahnung. Irgendwie mehr mit Leuten in den Räumen, wo die Bilder hängen. Quatschen, fände ich gut. Und darüber halt irgendwie so ein bisschen mehr in diese Zeichenwelt irgendwie eintauchen. Ich komme wieder drauf zurück. Also diese Führung, die ich da mal irgendwie gemacht habe, da waren irgendwie drei Bilder am Start. Und das war so total cool, weil ich meine, weil man da so was mitbekommen hat. Ich finde aber, also ich bin da bei dir, ich finde aber auch, das muss man wirklich sagen, die Lösung für dieses Problem, was ja viele Galerien, Museen dann machen, ist, wir haben doch einen Audioguide. Ja. Ich finde, das ist halt nicht die Lösung. Das, das ist nicht das, was mir fehlt. Ja. Ich brauche nicht einen fertigen Text, der mir runtergeerzählt wird zu jedem Bild. Genau. Ich brauche da mehr, vielleicht ist es dann auch Interaktion, wenn man mit Leuten spricht oder wenn irgendwas passiert in dem Raum, wenn ich vielleicht auch was, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Wir machen ja Museumspädagogik seit Jahrhunderten. Und das alle wissen, du brauchst was Interaktives, du willst verschiedene Reize ansprechen, alles mögliche. Das ist da überall. Ja, das nicht. Machen die, glaube ich, bei den Führungen schon. Also eine Freundin von mir ist da Museumspädagogin gewesen und die haben da schon auch so haptische Sachen, also so Koffer dabei. Also was mir auch noch kam ist, weil wir ja gesagt haben, sind keine Texte, die irgendwas erklären. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Also ich fand dass das da jetzt, keine Texte. Ja. Ja, finde ich auch nicht. Ich fand das gar nicht so, also ich hätte mir Texte irgendwie bisschen auch. Bisschen was gab es ja hier und das, muss man schon sagen, bei manchen Bildern. Ja, ja, also bei den, die Objekttexte, also die Objekttexte, also die Texte, Bildbeschreibung war schon da irgendwie. War auch kurz und knackig. Also kurz und knackig finde ich ja eh immer besser als irgendwie zu viel. Und wahrscheinlich hätte man sich mit dem Audioguide auch noch ein paar mehr Informationen geholt, aber es ist ja wirklich nicht das, was du meinst. Es ist ja eher sowas, dass du so eintauchen kannst in diese Zeit, wo dieses Gemälde entstanden ist oder in die Notwendigkeit, wo dieses Gemälde entstanden ist. Also, dass du so dieses, dass du das so ein bisschen mehr erfährst. Und auch das, was auf dem Bild ist, noch so ein bisschen erweitern, aus dem Bild rausholen, dass da was um mich rum passiert, dass ich da, dass ich ich will eigentlich mehr, ich will näher an das Bild rankommen. Ich überlege gerade, wie das ist. Wie Matthias das gerade sagt, mit diesen Flackern in den Augen. Ja. Wahnsinn in den Augen. Ich überlege gerade, wie das im Weihrauch Frechheitsmuseum ist, was, das kenne ich ja sehr gut, das in Köln, das, das Weihrauch Frechheitsmuseum ist so das Pendant, aber das ist halt viel kleiner, ne? So ein Bruchteil, aber interessanterweise kenne ich da aus der Erinnerung die einzelnen Räume viel besser und da sind, weil das einfach viel, viel weniger ist, ne? Also, weil ich weiß ganz genau, aha, ja, da ist die Maria im Rosenhag und die sagt mir das und das und da ist es nämlich genauso mit dem bisschen anmutend wie ein Altar und nur das eine Bild in diesem einen Raum und ne, man hat dann viel mehr so diese Aufmerksamkeit auch, man wird so abgelenkt in der Gemäldegalerie in Berlin jetzt, finde ich, weil einfach da wahnsinnig viel ist. Man guckt dann einmal da drauf, zum Beispiel dieser das war so ein Gemälde von einem Künstler, wo noch nicht mal der Name von dem Künstler stand, weil man weiß es irgendwie nicht, ne? Und auch nicht der Name von dem Porträtieren, sondern nur ein Gelehrter. Und das war so ein intensives Bild, das war so ein intensiver Blick von diesem Porträtierten, dass ich gedacht habe, ja, so eigentlich will ich da mal kurz mal bleiben. Ja, mich mit diesem Bild beschäftigen, ne? Und dann rufen schon wieder ganz viele Bilder links und rechts. Hallo, guck mal bei mir. Genau. Ja, ist echt interessant, dass man so eigentlich weniger haben will, ja. Ja, ist doch ganz gut. Eine Sache vielleicht noch. Ich habe nur ein Bild von vielleicht der einzigen Malerin gesehen. Angelika Kaufmann? Nee, Anna Dorothea Terbusch. Ah, dann gab es noch eine zweite. Gab es noch eine zweite? Oh, Mist, die habe ich verpasst. Nee, es gab noch eine andere und zwar die hat sich selbst gemalt. Oder war das die? Nee, das war die Terbusch. Die Terbusch. Die mit dem Monokel? Ja, genau. Ah, ja. Super geiles Bild. Cooles Bild, ja. Haben sie nicht gesammelt, ne? Haben sie, oder weiß nicht, vielleicht, naja. Egal, aber lass uns vielleicht mal zum Fazit kommen, oder? Mhm. Haben wir jetzt schon ein bisschen. Möchtest du gleich? Nee, ich würde dir den Vortritt lassen. Na gut. Also, ich habe so zwei Sachen. Das sind so zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust, weil ich ist medizinische Condition. Ich irgendwie mag ich die Gemäldegalerie. Ich habe vorhin gesagt, ich bin da alleine durchgelaufen. Das war also nicht, dass es keinen Spaß gemacht hat mit euch, aber das war zum dritten Mal gesagt. Nee, aber das echt. Bist du da alleine durchgelaufen damals? Ich glaube, ich war alleine, als ich alleine. Nächstes Mal auch durch das Museum alleine laufen. Ja, alleine durchlaufen ist eine super Sache. Auf jeden Fall. Dann sag uns doch einfach nicht Bescheid. Nee, ich sage euch extra wahrscheinlich, dass ihr nicht zufällig da seid. Nee, aber da hatte ich eine gute Zeit einfach. Ich bin alleine da durchgelaufen. Nee, aber das war, gerade bei schlechtem Wetter, so da, weißt du, dann hat man diesen typischen Museumsgang, Hände so hinterm Rücken und dann läuft man da einfach so ein bisschen wirr auch durch die Gegend und guckt, dass Dreispitz auf. Ja, genau. sehr holländisch schon. und dann sieht man plötzlich, dann kommst du in irgendeinem Raum raus, was gibt's denn hier? Ach, dann gehe ich nochmal dahin und so. Ich fand das total nett, das hat Spaß gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde so, boah, ey Leute, ihr seid in Berlin, komm, wir müssen unbedingt die Gemäldegalerie, da gibt's so richtig coole Sachen. Das wäre, glaube ich, in Amsterdam im Rijksmuseum, würde ich sagen, ey, die Nachtwache, die müsst ihr gesehen haben. Das ist auch Marketing. Ja. Entschuldigung, jetzt wollte ich dein Fazit nicht. Über Marketing. Aber also ich finde die Sachen, die da drin sind, cool. Man kann da echt Spaß haben. Aber ich sag mal, für dieses ganze Kulturforum, Gemäldegalerie, Komplex-Ding, ich sag mal, was für den Palast der Republik eine Option ist, ist vielleicht auch dafür eine Option. Ja. Einfach was Neues. Abreisen, neu bauen. Was Schönes bauen. Ja. Wow, Matthias, du bist ja total radikal. Ja, deswegen, ich freue mich tatsächlich auch auf das Museum der Moderne, weil ich einfach Hoffnung habe, dass die halt eine coole Präsentation machen da dran für coole Kunst. Das kann natürlich auch in die Hose gehen, am Ende ist wieder White Cube. Ja. Schauen wir mal. Aber ich finde tatsächlich, diese tollen Gemälde in der Gemäldegalerie verdienen eine spannendere, modernere, aufregende Präsentation. Okay. Also, ich bin auch total gerne in der Gemäldegalerie. Ich glaube, das ist so ein Museum, da kann man… Alleine oder mit anderen? Auch mit anderen gerne. Weil ich unterhalte mich immer gerne mit anderen über die Sachen. Ich entdecke auch immer wieder was Neues, zum Beispiel dieser eine Gelehrte da, dieses unglaublich sexy Gelehrte. Sexy Porträt, so. Bitte? Irgendwie entdecke ich was Neues, hast du nicht entdeckt? Nee. Ja, siehst du. Hast du fotografiert? Na, sicher. Sehr gut. Und das finde ich eben erstaunlich, weil es eben ja was ist, was man schon irgendwie, man denkt, man hat es schon 100 Mal gesehen und dann geh ich halt nochmal hin und dann merke ich so, ah ja, ist ja wirklich voll, voll cool. Also ich bin immer wieder überrascht. Ja. Das ist das, was ich irgendwie eigentlich das Tolle finde, aber das sind natürlich einfach die Gemälde, die toll sind. Also macht die Gemäldegalerie jetzt nichts aus, aber die hängen nun mal da. Und ich gebe Matthias schon recht, dass mit diesem Ort, das ist ein Unort, das ist, ich weiß nicht, jetzt durch die Baustelle natürlich noch schlimmer. Es ist wirklich nicht angenehm, dahin zu kommen. Und es ist auch nicht angenehm, sich dort aufzuhalten, auch nicht im Foyer oder so. Also man kommt nicht rein und denkt so, oh, wie schön oder oh, wie cool. Ja. Nee, es ist alles so ein offener, nichtssagender, uneinladender Ort einfach. Hm. Und das ist so ein bisschen schade. Und die Räumlichkeiten dort, dann, wo die Bilder hängen, sind dann okay. Also es sind jetzt nicht wahnsinnig toll, aber sind okay. Aber das ist halt, das finde ich halt ein bisschen schade. Ich habe nichts Gemütliches an diesem Ort oder nichts, dass ich denke so, ich komme da rein und bin irgendwie, ja. überrascht oder irgendwie denke so, ich fühle mich einfach nicht so wohl da. Echt? Mhm. Und, aber trotzdem, also mein Fazit soll sein, geht in die Gemälde, das sind geile Künstler, so viele alte Meister, wirklich ganz, ganz tolle Künstler sieht man selten an einem Ort. Das ist eben auch, finde ich, das Grandiose daran, ne? Dass du eben wirklich den Tizian, ich hab's ja schon gesagt, ne? Raphael Botticelli und wie sie alle heißen, die habt ihr wirklich dann an einem Ort zusammen und könnt es richtig toll euch die anschauen. Genau, das ist so mein Fazit. Mir ist irgendwie gerade noch mal das Museum für Naturkunde eingefallen. Mhm. Damals hatten wir, glaube ich, gesagt, und wir hatten da immer so das Gefühl, also da ist auch viel im Argen, aber wir gehen da trotzdem, wir verzeihen dem ganz viel und gehen deswegen immer so gerne da rein. Und so ist es, glaube ich, bei mir mit der Gemäldegalerie auch. Ich verzeihe dir, also ich habe es noch mal gerade überlegt, ich glaube, ich war sogar 4-mal oder so drin. Hab dann kurioserweise danach wieder alles vergessen. Erlebe das immer wieder aufs Neue, ganz, ganz neu. Und immer wenn ich da, ich weiß nicht, immer wenn ich da war, war das so ein, bin ich da rausgekommen und dachte mir, oh, das, ich weiß nicht, war irgendwie so ein bisschen bereichert, fühlte ich mich. Und das war auch heute wieder so. Und da ist es vielleicht auch egal, dass ich irgendwie diese Zeichenwelt, von der ich irgendwie sprach, dann nicht so ganz, eigentlich komplett überhaupt nicht entschlüsseln konnte. Und ich war ja mit euch beiden Nasen da und ihr, wir hatten irgendwie Spaß zusammen und ihr habt mir auch einige Sachen irgendwie gesagt und so und dann konnte ich so ein bisschen, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich verzeihe der Gemäldegalerie auch so total viel und ich finde es auch eigentlich cool, dass da diese komischen Tapeten hängen, die so abgekrabbelt sind und so. Es ist einfach, weiß ich nicht, ein schöner Ort, wenn man sich mal, wenn man mal eine Zeit lang orientierungslos sein will und dabei sich aber schöne und will auch, also was heißt schöne, das ist echt untertrieben, also wie soll ich denn sagen, wahnsinnig spektakuläre Bilder sich anschauen möchte, also lost sein und sich geile Bilder anschauen, dann ist die Gemäldegalerie genau das Richtige. Das ist so mein Fazit. Das hast du schön gesagt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, wir sind wieder da. Ihr merkt das. Immer mal wieder. Mal gucken. Immer mal wieder. Jetzt hatten wir ja, wie lange waren wir jetzt? Kann ich, ein Jahr. Nicht mehr on air. Über ein Jahr, oder? Ja, weiß ich. Je nachdem, wann ihr uns gehört habt. Halt. Ja, was haben wir eigentlich jetzt gerade für ein Wir haben Februar 2025. Ja. Und wir machen das hier immer, dann, wenn wir lustig sind. Dann setzen wir uns zusammen und oder machen uns einen schönen Tag irgendwo in einem Museum. Und vielleicht auch in eurem Museum. Oder vielleicht habt ihr auch Ideen, wohin. Bist du jetzt schon bei der Abmoderation eigentlich? Nicht? Soll ich noch ein bisschen? oder? Ja, ach so, ja, nee. Nee, gut, ich wollte nicht. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nee, eigentlich wollte eine Sache fiel mir noch ein zu deinem Fazit mit dem Marketing, weil es ist, glaube ich, wirklich viel Marketing. Ich meine, die Mona Lisa ist richtig, richtig Marketing vom Allerfeinsten, schon seit vieler langer Zeit, aber die Nachtwache auch und so weiter. Und das hat, glaube ich, die Gemäldegalerie nicht so sehr. Ja. Also, die könnten also natürlich auch mit Marketing, also Highlight-Sachen herausarbeiten, das meine ich nur. Die machen fast so viel Marketing wie wir hier. Also, das war sozusagen ein Aufruf an alle Museumsmarketing-Fachmenschen, um da die Gemälde zu stören. Genau. Spendet für die. Ja, die könnten zum Beispiel ein bisschen Klopapier herstellen. Genau. Aus den. Ich wisch mir mit dem Goldhut den Popo ab. Genau. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht bereit sind, für so Sachen Geld auszugeben, ne? Man muss es ihnen halt gut verkaufen. Yeah. Ja. Ja. Genau. Ja, dann moderier doch einfach ab. Dann haben wir ja. Ich mache jetzt Feierabend hier. Haben wir das. Ja. Haben wir das final besprochen. Also die Gemäldegalerie meine ich. Ist doch gut. Und vielleicht, keine Ahnung, machen wir in der nächsten Zeit nochmal eine Folge. Oder vielleicht auch nicht. Oder weiß nicht, wie wir so lustig sind. Ja, genau. Ne? Und uns wird natürlich. Wir sind ja auch älter geworden. Also mit dem Alter wird man ja auch irgendwie gelassener. Muss auch nicht immer irgendwie jede Woche irgendwie eine Folge raushauen. Ja. Wie wir es sonst gemacht haben. Nee, wir haben ja auch vorhin gerade festgestellt, weniger ist manchmal mehr. Ja. Dann freut man sich drauf. That's true. Und deswegen könnt ihr nämlich auch gucken, was zum Beispiel euer Highlight von unseren Folgen ist. Und das einfach mal markieren und teilen. Und Klopapier mit Museumbug auf Druck produzieren lassen oder so. Das könnt ihr alles machen. Oder ihr könnt uns einfach 5 Sterne bei eurer liebsten Podcast-Plattform abgeben. Das würde uns nämlich weiterhelfen. Und was uns auch immer weiterhilft, ist, wenn ihr uns natürlich einfach schreibt und eure Meinung sagt. Weil was haltet ihr eigentlich von klassischen Gemäldegalerien? Was können die machen? Gibt es da spannende Sachen? Schreibt uns das auf museumbug.net. Und oder bei Mastodon. Ja, oder bei Mastodon. Da sind wir nämlich auch. Da kommunizieren wir auch ab und an mal. Und teilt das ja auch. Spread the word. Museumbug, der einzig wahre, lauschige Museumspodcast. Ja, auch der klügste, finde ich. Der klügste Museumspodcast. Der klügste? Klügste. Mhm. Will ich der klügste sein? Ja, natürlich. Der sympathischste. Ja, okay. Vielleicht sollten wir uns nochmal wie sagt man das, branden? Nee, Brand ist es ja nicht. Matthias, du bist doch der Kommunikationsexperte. Der Klügste? Ja, wir sind der Lauschige, auch. Sind wir doch. Ja, stimmt. Wir sind der lauschigste Museumspodcast. Ja. Lauschigste oder Lausch? Nee, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall. Wir sind immer da, wenn wir uns brauchen. Und wir sind Martha, Jörg und Matthias. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Thank you.